Kundgabe 6184. Empfangen durch Bertha Dudde am 5.2.1955. Anruf der Lichtwesen. Ausführende Gottes. Vertraut euch immer nur der Lichtwelt an, das heißt, verbindet euch in Gedanken mit allem Guten, mir verbundenen Geistigen, und ihr werdet von diesem auch in Schutz genommen werden, denn sie handeln nur in meinem Willen und dürfen sich allen Menschen nahen, die in meinem Willen zu leben sich bemühen, die mir also schon willensmäßig angehören und die darum zu der großen Gemeinschaft gehören, die einander in Liebe dienen. Eure Bitte um Hilfe soll allzeit an mich gerichtet sein. So ihr aber wisset, dass die Bewohner der Lichtwelt nur die Ausführenden meines Willens sind, dann verlangt ihr von ihnen nichts anderes, als ihr von mir selbst verlangt. Dass ich mich eurer annehme und also meine Diener beauftrage, euch zu geleiten auf Erden. Die Lichtwesen sind immer bereit, euch zu helfen, aber sie werden es nicht tun, so ihr mich übergeht. So ihr in einer Art Aberglauben rufet zu denen, von denen ihr nicht einmal wisset, ob sie meine Diener sind, ob meine Kraft und mein Wille durch jene wirket, die ihr rufet. So wie ihr aber mir innig verbunden seid, werdet ihr gleichsam auch von meinen Lichtboten erfasst. Und ihr brauchet euch ihnen nur vertrauend zu übergeben, um nun auch ihre Hilfe zu erfahren, die sie euch leisten in meinem Willen, mit meiner Zustimmung und in meinem Auftrag. Nur muss ich immer euer Ziel sein. Dann werden euch die Lichtwesen immer mehr mir zudrängen. Sie werden euch helfen, euer Ziel zu erreichen. Denn auch ihre ganze Liebe gehört mir. Und ihre Arbeit gilt dem Zuführen der Seelen zu mir, was ihr durch eure Hingabe bezeuget, so dass sie euch nun ergreifen und euch nun so führen, dass ihr sicher euer Ziel erreichet. Das Bewusstsein, sich guten geistigen Kräften übergeben zu haben, wird euch ruhig und sicher machen, und ihr werdet keine Schwäche zu fürchten brauchen, denn sie durchströmen euch mit der Kraft, die sie von mir empfangen. Sie teilen aus, wo Mangel ist, weil sie überreich sind an Licht und Kraft und weil die Liebe sie dazu drängt, dem Schwachen zu helfen. Vertrauet nicht eurer eigenen Kraft, sondern gestehet eure Schwäche denen, die stark sind, und bittet sie um ihren Beistand, nachdem ihr euch durch euer Gebet meiner Liebe und Gnade versichert habt. Wendet eure Blicke und eure Gedanken nur dem Reich zu, da ich herrsche, und von jenem Reich wird euch zugehen, was ihr benötigt. Denn ich habe meine Engel angewiesen, euch zu dienen, die ihr mein seid, durch euren Willen, mir zu dienen und für mich und mein Reich tätig zu sein. Und sie werden euch dienen, so ihr euch ihnen anvertraut. Amen.